Wir befinden uns immer noch am Ende der ersten Missionsreise des Apostel Paulus mit Barnabas und die Auswirkungen davon. Auch die Fragen, die Probleme, die dabei in manchen Gemeinden aufgetaucht sind und überhaupt unter den Gläubigen aufgetaucht sind. Denn die Probleme waren nicht die Probleme der Ungläubigen, sondern der Gläubigen. Das ist gut, dass wir das auch lesen können in der Apostelgeschichte, denn es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Probleme in der Gemeinde kommen auch immer durch die Gläubigen, nicht durch die Ungläubigen. Aber es konnte hier beim Konzil in Jerusalem, Konzil der Apostel, geklärt werden. Gott sprach durch den Heiligen Geist die Wegweisung aus, die für die Christen auch unter den Heiden gelten sollten, dass sie sich also nicht nach dem Gesetz Mose richten müssen und der Beschneidung Raum geben müssen, sondern dass sie einfach ihr Herz öffnen und Jesus den Führenden in ihrem Leben sein lassen. Als diese ganzen Beschlüsse gefasst worden sind, und Paulus und Barnabas mit zwei anderen Brüdern zurückgingen nach Antiochia, hatten sie eine gute Zeit der Gemeinsamkeit und der Verkündigung des Wortes. So haben wir gelesen. Die Gemeinde wurde getröstet über den Brief aus Jerusalem. Sie war dankbar, dass sie nichts übersehen hatte, sondern einfach freudig ihrem Heiland leben durfte. Und dann kam aber die Zeit, dass auch die Brüder aus Jerusalem wieder verabschiedet werden sollten, Silas und Judas. Aber Silas aus uns nicht so bekannten Gründen blieb zu Antiochia. Im Nachhinein kennen wir die Gründe, weil Gott ihn gebrauchen wollte von dort aus. Nur er selber wusste es nicht. Und das war uns auch ein Zeugnis, dass wir uns gesagt haben, dass wir nicht immer alles hinterfragen müssen, warum wir hier, warum wir da sind, sondern Gott weiß, warum er uns an verschiedenen Plätzen festhält. Er hat Höheres vor mit uns, als wir erkennen können. Aber dann kam die Zeit, dass der Geist Gottes die Missionare wieder bewegen wollte, von der etablierten Gemeinde wegzuziehen und anderen die frohe Botschaft zu sagen oder denen, die sie gehört haben, im Glauben Zuspruch zu schenken. Darum lesen wir jetzt im 15. Kapitel die Verse 36 bis 41. Da heißt es, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern, Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Ein unschöner Auftakt für eine weitere Missionsreise, aber der lebendige Gott schaut immer darauf, dass es gut zugeht. Und wenn er die Herzen prüft und merkt, diese Konstellation dieser Brüder zusammen klappt nicht auf die Dauer, dann weiß er, eine neue Konstellation zusammenzufügen. Die erste Reise mit Barnabas war ja gesegnet, aber es trat etwas ein, was eine Betrübnis auf diese Reise legte oder auf die Herzen der Brüder. Es gab diesen Neffen, der einfach auf halber Strecke wieder nach Hause ging. Und einfach sagte, ich mache da jetzt mal nicht mit, ich habe was anderes vor. Und jetzt plötzlich wollte natürlich Barnabas seinen Neffen wieder mitnehmen. Paulus sagt, das geht nicht. Wer nicht treu ist, kann nicht am Werk des Herrn vorangehen. Da können wir nur treue Leute gebrauchen. Und der Herr hat das bestätigt, indem er ja bereits schon den Silas in die Position zuvor stellte, den dann Paulus mitnehmen konnte. Die Liebe Gottes eifert, damit das Evangelium wirklich richtig ausgebreitet wird. Wir können sagen, so wie der Gott Abrahams und der himmlische Vater ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir ja jetzt himmlischer Vater nennen dürfen, er ruht nicht, die Menschen in seine Gemeinschaft zu rufen. So wirkt auch der Heilige Geist in den Gliedern der Gemeinde unablässig. Er will arbeiten. Da, wo der Heilige Geist in einem Leben Raum gewonnen hat, arbeitet er. Und zwar immer mit dem Ziel, Menschen zu segnen, dass sie auch das Heil in Christus erkennen können. In Psalm 50 lesen wir ja von dieser eifernden Liebe Gottes und dieser Arbeit. Schon Vers 1, Gott, der Herr, der Mächtige, er redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Also jeden Tag aufs Neue. Und in Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht. Er redet, er arbeitet unter den Menschen durch seine Diener. Ohne Unterlass verkündigt Gott sich selber. Ich staune auch immer wieder darüber, dass Gott sich die Mühe macht, uns mit einzuspannen. Er braucht uns überhaupt nicht. Es kommt überhaupt auf keinen von uns an, dass das Evangelium die Menschen erreicht. Wir denken das natürlich manchmal von uns. Aber wir sind nur mitgebrauchte Gefäße. Gott verkündigt sich selbst. Schon allein in der Schöpfung macht er das. Durch Situationen des Lebens, dass Menschen plötzlich fragen, ja, das muss doch ein Gott geben. Er setzt manchmal Menschen ein, auch Ungläubige für sich, die nimmt er am Schlawittchen und setzt sie zum Zeugnis. Ganz komisch, ne? Daran merken wir, er braucht uns gar nicht. Aber wir sind geehrt, dass er uns einsetzt. Ohne Unterlass, auch wenn wir es unterlassen, verkündigt Gott sich selber weiter. Der Heilige Geist bezeugte auch durch die Apostel, und das waren nicht die Apostel selber, sondern der Heilige Geist in ihnen, als sie vor den Obersten in Jerusalem standen und Verbot bekamen, das Evangelium zu verkündigen, redete der Heilige Geist, wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir wissen. Das waren nicht die Apostel, das war die Erfüllung dessen, was Jesus ihnen zuvor im Matthäus-Evangelium gesagt hat, wenn Zeit und Stunde kommt, ihr redet ja gar nicht. Es ist eures Vaters Geist, der da redet. Und deswegen haben sie das einfach so sagen können. Ja, das haben nicht sie sich vorgenommen, sondern der Geist Gottes arbeitete in ihnen und durch sie und so, dass sie ausrufen mussten, wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und später in den Briefen des Apostel Paulus im 2. Korinther 5, Vers 14, begründet er seine Arbeit nicht mit seiner Weisheit und seiner Kraft und seiner Stärke und wer er doch ist, ein studierter Mann war er. Nein, er sagt, es ist die Liebe Christi. Und ich möchte mal dieses Wort ein bisschen abwandeln, wie es dort steht, die Liebe Christi drängelt uns dahin, wo wir hin sollen. Ja, es heißt hier, die Liebe Christi drängt uns. Aber wir können auch sagen, die drängelt uns. Das ist Gott, der hier arbeitet. Und deswegen tun wir das. Ich lese das mal. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, die Liebe Christi drängt Boten dazu, das auszusprechen, was zum Heil der Seele dient, damit andere aufhören, sich selber zu leben und jetzt Gott zu leben. Das ist das Ziel. Und da arbeitet Gott. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Die Gefahr, zurückzufallen in das Eigenleben, ist ja nicht nur heute groß, was wir manchmal beklagen, sondern das war zu allen Zeiten vorhanden. Zu allen Zeiten vorhanden. Gottes Liebe in Jesus Christus will uns aber nicht abermals in Unruhe versetzt wissen oder passiv werden lassen den heiligen Dingen gegenüber, sondern in uns arbeiten und drängen zu dem guten Werk, das Gott selber führen will und führt in dieser Welt. Wenn Paulus schon als einzelner Zeuge in Lystra gesteinigt wurde und beinahe getötet worden wäre, wie geht es dann erst zu, wenn sehr viele Zeugen auftreten und eine große Gefahr für die gottlose Welt werden? Darum ist es so wichtig, gebunden zu bleiben an diese Liebe Gottes, an die Wirkungskraft des Heiligen Geistes, damit wir nicht vom Werk des Herrn abdriften. Ein erster Punkt: verantwortliche Mitarbeiter oder die eifernde Liebe im Dienst. Dieses Motiv zur zweiten Missionsreise war ja nachzusehen, ob die Gläubigen, und hier heißt es, die Brüder, die gläubig geworden, ob die noch fest sind. Eine wunderbare Liebe Gottes. Er schaut nach uns, ob wir noch da sind, wo wir waren. Wir lesen ja auch in der Offenbarung im Ephes, an die Gemeinde zu Ephesus, die war nicht mehr da, wo sie sein sollte. Der Herr sagt, du hast die erste Liebe verlassen, du bist nicht mehr da, wo du einst warst. Kehre um, komm zurück, ja? Du bist abgetrüpfelt und die anderen Gemeinden, die da angesprochen worden sind, in ihrem Wesen auch so. Ihr seid nicht mehr da, wo ihr eigentlich angefangen habt. Und das war der Grund, der Heilige Geist bewegte den Apostel dazu, um nachzusehen, ob die neu entstandenen Gemeinden noch in dieser ersten Liebe zum Herrn sind. Wie sie sich halten, wie es um sie steht, steht hier. Wir wollen einfach gucken. Das war der Anlass zur zweiten Missionsreise. Das war diese Bewegung im Herzen. Wir können nicht einfach sagen, gut, die haben sich bekehrt, überlassen wir mal. Sondern wir wollen schauen. Und das waren nicht die Apostel, die schauen wollten. Gott wollte schauen, ob es seiner Gemeinde gut geht. Und ein verantwortlicher Mitarbeiter, so wie es Paulus ja war, im Reiche Gottes, und das sind wir ja alle, die wiedergeboren sind, in dem Maße, wie es uns ausgeteilt worden ist, ein verantwortlicher Mitarbeiter wird immer nachsehen wollen, ob seine Arbeit Früchte getragen hat und sich der Segen Gottes ausgeweitet hat. Wir wollen immer nachfragen. Nicht? Im Gideonbund zum Beispiel gibt es ja extra manchmal Hinweise, was Leute erlebt haben mit der Bibel. Warum? Ja, uns interessiert das. Hat sich das gelohnt, dass 30.000 Testamente verteilt werden konnten? Und wenn wir dann so drei Rückmeldungen hören, ach, da sind wir schon froh. Das interessiert uns. Wenn wir überhaupt keine Rückmeldung mehr hören, dann fragen wir uns, ob das überhaupt sinnvoll war. Ob wir da am richtigen Werk standen. Ja, verantwortliche Mitarbeiter wollen doch sehen, ob das, was sie wirken durften um Jesu Willen, wirklich Frucht bringt. Jeder verantwortliche Mitarbeiter in einer Gemeinde wird immer aus der Liebe zu seinem Herrn, zu Jesus, nachsehen, ob seine Arbeit fruchtbar war. Wenn es nicht so ist, wird er ins Gebet gehen und wird fragen, Herr, wo liegt die Ursache? Ich arbeite und arbeite und arbeite und es passiert nichts. Das wäre dann die Folge, dass der Mitarbeiter sagt, dann will ich darum beten. Ich will zurückkehren in deine Gemeinschaft, damit das, was ich tun darf, auch sinnvoll und fruchtbar ist. Wenn zum Beispiel eine Gemeinde, und da wollte ja Paulus auch nachschauen, nicht mehr im missionarischen Geist lebt, sondern nur noch sich selbst fördert und sich selbst pflegt, dann stimmt was nicht. Wenn die Zunahme der Heiligkeit nicht mehr vorhanden ist, die Umwandlung des Lebens in das Bild Christi, dann stimmt was nicht. Paulus sagt, wir wollen nachsehen, ob sie weiter vorangehen. Also das Drängen des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen, die Mitgläubigen auch zu segnen, zu trösten und das Wort des Herrn groß zu machen, ist ganz normal. Ganz normal. Wer von Jesus Christus durchdrungen ist, will auch das Leben des Nächsten gefördert wissen. Und wir merken, und das gab es damals sicher auch, ich weiß nicht, wie das so war, als Paulus nun nicht mehr gegenwärtig war in den neuen Gemeinden. Da passierte es sicher so, dass sie sich die Gläubigen vielleicht auch so gegenseitig beäugten. Die hatten ja viel Negatives zu reden über den anderen, was die alles nicht können. Nur über sich natürlich nicht, aber über den anderen. Und das sollte wieder gebremst werden. So wirkt also der Heilige Geist in und durch uns, indem er uns versichert, dass wir Gottes Kinder sind. So wie es im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 steht, weil ihr Kinder seid, schreit der Heilige Geist, so will ich sagen, aber lieber Vater. Und ihr werdet von dem Vater bewegt. Auch in Zeiten der großen Bedrängnis sollen wir dessen versichert sein, Gott zum Vater in Jesus Christus zu haben. Und der Aufbruch der neuen Gemeinden durch die erste Missionsreise war immer torpediert durch religiöse Menschen und durch weltliche Menschen. Der Widersacher hat sie für sich eingespannt, um den Aufbruch der Gemeinde Jesu zu verhindern. Das ist immer so. Und darum musste der Apostel Paulus sich neu auf den Weg machen. Denn der Heilige Geist tröstet, wenn Schaden entstanden ist. Er bittet auch für uns. In Kapitel 9 der Apostelgeschichte heißt es ja, die Gemeinde wurde getröstet durch den Heiligen Geist. Und zwar in welcher Situation? Vers 31, als sie hörten, dass die Verfolgung durch den Saulus aufgehört hat. Und der ist gläubig geworden, der hat sich bekehrt. Und dann kam eine Ruhe und da wurden sie getröstet. Und auch diese Tröstung und diese Ruhe sollte in die ersten Gemeinden hineingebracht werden. Und der Heilige Geist, das soll auch denen, die neu bekehrt sind, immer wieder klar gemacht werden, ängstet euch nicht. Denn im Römerbrief steht, in Kapitel 26 und 27, der Heilige Geist, er vertritt euch aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, er verkündet im Himmel genau, wie es dir geht. Alles bekannt. Und weil alles bekannt ist, kann auch die dementsprechende Hilfe in dein Leben kommen. Das musste immer wieder auch den Gläubigen gesagt werden, ja? Damit sie versichert sind, auf dem richtigen Weg zu sein. Der Heilige Geist offenbart uns auch, wer Jesus ist. Die Person Jesu und sein Werk. Deswegen steht in Johannes 16, Vers 16, er, der Heilige Geist, wird mich groß machen, verklären in euch. Ja, das ist das, was nicht auf der Strecke bleiben soll. Jesus soll uns immer wieder vor Augen, vor den geistlichen Augen stehen, wer er ist und wie er ist und was er tut. So also, wie der Heilige Geist uns umsorgt, damit wir fest und treu in der Nachfolge bleiben können, will er auch durch uns und in dem Falle jetzt auch durch die Apostel die Glaubensgeschwister segnen, trösten, für sie bitten und durch das Wort Jesu groß, dass Jesus groß werden lassen in ihnen, durch das Wort der Gnade. In 2. Korinther 13, Vers 11 steht diese Aufforderung, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam, dann wird der Gott des Friedens und der Liebe unter euch sein und bleiben. Und wir merken einfach bei diesen Aussagen, was den Apostel bewegt hat, wenn er sich aufmachen wollte, um die bestehenden Gemeinden zu besuchen und nachzusehen, ob sie noch fest sind, ob diese Dinge da sind, ob sie wirklich friedsam miteinander leben, ob sie getröstet sind oder unruhig geworden sind, ob sie in einem Sinn stehen oder unterschiedliche Meinungen kämpfen. Wir lesen es ja im Korintherbrief, ist ja erschütternd, was Paulus da erleben musste, nicht? Gläubige, der eine sagt, ich bin Paulus, der andere, ich bin Kephas, der dritte sagt, ich bin Apollos und der vierte, ich bin Christus. Die waren alle dann durcheinander. Und das war nicht nur ein Einzelfall, das war an vielen Stellen so. Bis zum heutigen Tag ist das so. Christus ist nicht immer das Zentrum geblieben. Ja, wir müssen nachschauen, ob sie sich gehalten haben. In Hebräer 3, Vers 12 und 13 zeigt die Wirkung des Heiligen Geistes, dass niemand ein ungläubiges Herz haben soll. Achtet darauf, dass niemand abtrete oder abfällt oder zurück sich wendet vom Glauben, von dem lebendigen Gott. Dieser Geist, dieser Heilige Geist, drang also Paulus erneut, die Gläubigen zu besuchen und sie im Glauben zu stärken. Dann gab es aber eine Erfahrung, die auch nicht nur Paulus machte, sondern auch für die weiteren ähnlichen Erfahrungen Gültigkeit haben sollte und eben auch uns zeigen sollte, wie es zugehen kann. Denn wer weicht, der bleibt zurück. Der kann am Werk des Herrn nicht weitergehen. Barnabas gab ja den Rat, seinen Neffen Johannes Markus wieder mit auf den Weg zu nehmen, auf diese zweite Missionsreise. Doch hier eiferte der Geist Gottes in dem Apostel Paulus. Er eiferte um die Klarheit und Reinheit des Werkes. Da kann man nicht sagen, ich kommst du heute nicht, kommst du morgen. Am Werk Gottes geht das nicht. Entweder gibt es nur Ja oder Nein. Nicht hin und her. Entweder bist du dabei oder du bleibst zurück. Wer am Werk des Herrn nicht durchzieht, was er angefangen hat, bleibt hängen und kann nicht erneut an vorderster Front am Werk des Herrn mitwirken. Er bleibt hängen. Wir lesen von Abraham, diesem Mann des Glaubens. Er war der Erste, der gerecht gesprochen worden ist aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund der Werke, dass er in 1. Mose 12 ja den Ruf hatte, seine Verwandtschaft zu verlassen, aus Ur und Chaldea auszuziehen und dann später von Haran auszuziehen. Und dann lesen wir, er tat es und er zog durch das Land der Verheißung bis nach Bethel. Er zog einfach durch, er kannte das gar nicht. Er blieb nicht gleich an der Grenze so ein bisschen stehen, sondern er zog durch bis Bethel, Haus Gottes. Er nahm seinen Neffen Lot mit, der auf halbem Wege auch mitkam. Aber wir lesen dann in 1. Mose 13, Vers 2 bis 12, da ging es dann darum, dass Lot sagte, also das geht nicht mehr, wir können nicht mehr zusammen diesen Weg gehen. Ich will mir einen besseren Weg suchen. Und er wählte sich augenscheinlich einen besseren Weg und zog nach Sodom, da wo Wasser war, Grünflächen waren, wo er besser seine Tiere verkaufen konnte und so weiter. Er konnte nie mehr auf den Weg mit Abraham angegliedert werden. Wir lesen nachher, dass er wohl aus Sodom gerettet wurde, aber er verlor seine Frau und seine Töchter bekamen Kinder aus der Inzucht durch ihn selber. Moab und Ammon. Die Töchter schliefen bei ihrem Vater, weil sie dachten, jetzt ist kein Mann mehr auf der Welt. Das passierte ihm. Er konnte nicht mehr den Weg mit Abraham, seinem Onkel, mitgehen, da wo der erste Platz war. Johannes Markus verlor also auch den ersten Platz. Paulus sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Er durfte später zwar Paulus dienen, noch im Gefängnis, in Rom und in anderen kleinen Diensten, das könnt ihr nachlesen, Kolosser 4, Vers 10 oder 2. Timotheus 4, Vers 11 oder Philemon 24, wo Paulus dann sagt, ja, er dient mir hier nicht durch Handreichung im Gefängnis und auch in mancherlei Weise, aber an der Missionsreise konnte er nicht mehr, am Pionierdienst nicht mehr teilhaben. Nicht mehr an dem Erweckungsdienst, den die Apostel ja versehen durften durch die Gnade des Herrn. Denn der Geist Gottes bewegte den Apostel dahingehend, um auszusprechen, ich sage es mal so, wie kann jemand andere zum Sieg über Sünde und Anfechtung rufen in Jesus Christus, wenn er selbst stets seinen Schwachheiten und Anfechtung erliegt? Wie kann er dann anderen verheißen die Freiheit, wenn er selber gebunden ist? Das kommt mit diesem Wort, was Petrus später dann schrieb, überein in 2. Petrus 2, Vers 18 und 19. Da heißt es von etlichen, die, ich lese mal schon Vers 17, die sind ja Brunnen ohne Wasser, Wolken von Windwirbeln umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis, denn sie reden zwar stolze Worte, hinter denen gar nichts ist. Und sie reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Also das kommt mit diesem auch überein. Hier wollte der Geist Gottes durch Paulus sagen, das geht nicht, wie kann er jetzt den Menschen die Freiheit verkünden in Christus, wenn er selbst nicht beweist, dass die Kraft Gottes Überwindung gibt. Wie kann er das? Nicht? Und dann lesen wir ja dieses Wort, sie kamen scharf, Paulus und Paulus, aneinander. Nur über dieses Thema. Nicht nur das Menschliche, sondern es ging ja um das Werk des Herrn. In Barnabas rang die Stimme des Blutes mit der Stimme des Heiligen Geistes. Es war ja sein Neffe, sein Fleisch und Blut, ja. Die Stimme des Blutes fand leider mehr Gehör als die Stimme des Geistes Gottes. Auch hier lernen wir etwas, und wir haben das oft auch, Ingrid und ich, zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Stimme Gottes immer wichtiger ist als die Stimme des Blutes. Auch wir mussten da oftmals kämpfen, mussten dann lieber der Stimme des Blutes Ade sagen zugunsten der Stimme Gottes, wo wir gesegnet worden sind. Hier dieser Kampf, wir lernen davon. Barnabas kämpfte für seinen Neffen. Wäre es nicht sein Neffe gewesen, hätte er sich sicher gar nicht so eingesetzt. Aber wir sollen uns auch immer für den Auftrag des Herrn entscheiden, die Stimme des Heiligen Geistes. Und weil die Stimme des Fleisches nicht zur Stimme des Heiligen Geistes gehört, geriet ja Barnabas in diesen Konflikt mit Paulus hart aneinander, so dass sie schlussendlich sich trennten. Sie gingen voneinander, weil die Stimme des Fleisches nichts zu tun hat mit der Stimme Gottes. Sie sind immer gegeneinander. Paulus schrieb das im Galaterbrief später. Ja, das Fleisch ist gegen den Geist. Der Geist gegen das Fleisch, die kommen nie zusammen. Deswegen kann man sich nur für eine Seite entscheiden. Und wenn man im Moment, so wie Barnabas, entschieden war für die Stimme des Fleisches, des Blutes, konnte er nicht mehr mitgehen. Musste die Trennung stattfinden. Barnabas zog mit seinem Neffen dann einfach nach Zypern. Wir lesen nicht, dass er einen besonderen Auftrag dafür hatte. Es war die erste Station der ersten Missionsreise. Barnabas wurde auch nicht mehr in der Apostelgeschichte erwähnt. Auch hier wurde ja die Pionierarbeit nicht mehr richtig behandelt in Zypern. Paulus hingegen, da lesen wir, wurde durch den Heiligen Geist bestätigt in diesem Konflikt. Und er nahm Silas, den Gott bereits schon bereitgestellt hatte, der nicht zurückging nach Jerusalem, sondern blieb dort, nahm Silas, den Propheten aus Jerusalem, mit und zog zu Fuß durch Syrien und Zilizien auf dem Weg dieser zweiten Missionsreise, die Gott bestätigte. Und während von Barnabas und Markus es nur hieß, sie fuhren oder in einer anderen Übersetzung, sie schifften nach Zypern, so ganz einfach so, steht von Paulus und Silas geschrieben, sie waren von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Ja, das ist ganz anders, merken wir. Gott eifert selber um sein Werk. Der Mensch kann nicht machen, was er will, sondern Gott bestimmt, was dran ist und wie gearbeitet werden soll und muss. Sie waren von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Eigene Wege bleiben segensleer, aber auf Gottes Wegen eilt sein Segen immer voraus und seine Gnade bewahrt, so wie ja Paulus zu Lystra nicht getötet werden konnte, obwohl man ihn töten wollte. Und das ist auch das wunderbare Wort der Verheißung Jesu zu seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz ging. Da heißt es ja in Matthäus 26, Vers 32, wenn er dann auferstanden ist, dann will ich vor euch hergehen nach Galiläa, nicht hinter euch her oder mit euch zusammen, dass ich mich euren Wegen anschließe. Nein, nein, ich gehe davor. Und dann könnt ihr danach gehen. Und der Weg ist frei, wo ich lang gegangen bin. Ja, ich gehe voraus. An die Philippa schrieb aus dieser Erfahrung heraus der Apostel Paulus später auch, dass nichts durch Zank geschehen soll. Barnabas muss ja doch ganz schön für sich Partei und seinen Neffen ergriffen haben und auch sehr gezankt haben, sondern es soll alles im Frieden sein. Und aus der Prüfung heraus, was redet der Geist Gottes und was redet das Fleisch? Obwohl Paulus ja in der Sache recht hatte und der Herr seinen Weg bestätigte, schrieb er ja später an die Philippa, dass Streit doch vermieden werden soll. Streit bringt keine gute Frucht. Streit unter den Gläubigen führt immer auseinander. Und das hatte er nun gemerkt da mit Barnabas. Es führte auseinander. Es ging nicht weiter und schwächte die Gemeinde. Tut nichts durch Zank, schrieb er, oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Wir sollen also, und das ist notwendig, Hörende sein, indem wir unterscheiden können, ob Gottes Geist oder Menschengeist aus dem Nächsten spricht. Ist es Gottes Geist, dürfen wir diese Rede nicht missachten, auch wenn wir nur einen Menschen vor uns sehen. Barnabas hätte merken müssen, dass Gott den Paulus gesegnet hat und berufen hat. Er hätte es merken müssen. Und vielleicht hat er es auch gemerkt, aber manchmal will man es nicht merken, weil die Stimme des Blutes dagegen ist. Er hat es vielleicht gemerkt. Und so sollen wir das unterscheiden können. Ist es also Gottes Geist, dürfen wir ihn nicht missachten, auch wenn wir nur einen Menschen vor uns sehen. Denn Demut hilft zur Offenbarung und Erkenntnis des Wortes Gottes. Barnabas wird im ganzen Neuen Testament nur noch rückblickend zitiert. Nur noch rückblickend zitiert, als es um das Gesetz der Beschneidung ging, was ja hier bei der ersten Missionsreise dort aufgebrochen ist. Dann wird später nochmal rückwirkend in Galater 2, Vers 1 und 9 davon gesprochen, ja, wir waren damals nicht bei dieser Frage und Barnabas war ja auch dabei. Er wird einfach nur zitiert, dass er mal dabei gewesen ist. Und er wird sogar in Vers 13 in Galater 2 dann noch zitiert oder in 1. Korinther 9, Vers 6 auch, wird er nochmal zitiert, einmal als Mitheuchler, wo Paulus nämlich sagt, Petrus hat geheuchelt und Barnabas hat mitgeheuchelt. Als nämlich Juden zu den Heiden kamen, da haben sie sich abgesondert, haben mit denen nicht mehr gegessen, mit den Christen, Heidenchristen. Und Barnabas heuchelte auch. Da wird er also nochmal genannt, aber nicht positiv, ja. Und er wird noch einmal genannt im Blick auf die frühere Zeit, dass Paulus ja nicht verheiratet war und auch nicht einem ständigen Berufsleben nachging und sagte, ja, haben denn ich oder auch Barnabas nicht die Vollmacht gehabt, zu heiraten oder nicht zu arbeiten oder zu arbeiten, ja. Da wird nur der Name genannt, sonst nicht mehr. Wir merken also, wie der Geist Gottes weitergeht. In Kolosser 4, Vers 10 wird Barnabas noch einmal als Orientierungshilfe genannt, wer der Markus ist. Ja, das ist der Neffe von Barnabas, wird nochmal gesagt. Also sonst wird nichts über ihn gesagt. Um nur deutlich zu machen, wer Johannes Markus ist. Danach lesen wir nichts mehr und hören nichts mehr von ihm. Auch nicht darüber, ob sein Dienst auf Zypern, den er versehen wollte, etwas ausgerichtet hat. Auch darüber steht dann nichts mehr geschrieben. Deswegen diese Mahnung später auch an die Philipper, aus dieser Situation heraus, tut nichts aus Zank. Tut nichts aus Zank. Denn die Liebe Jesu hat uns zum Frieden und Gehorsam gegen die Stimme Gottes berufen. Und ein letztes: Gottes Segen ist in jeder Arbeit beim Aufbau der Gemeinde wichtig. Es kann die Gemeinde nicht gebaut werden ohne Gottes Segen. Geht gar nicht, weil es nämlich die Gemeinde Gottes ist. Man kann sie nicht irgendwie architektonisch aufbauen oder durch irgendwelche Machenschaften ins Leben rufen. Gemeinde Jesu wird nur allein durch Gottes Segen, durch Gottes Absicht gebaut. So wie die Brüder Paulus und Silas dem Segen der Gemeinde von Antiochien und den Brüdern anbefohlen wurde, dass sie sagten, der Herr segne euch auf diesem Weg, wir beten auch für euch, wussten sie, dass sie nur durch Gottes Führung etwas ausrichten konnten, auch wenn sie jetzt die bestehenden Gemeinden nochmal besuchten. Sie waren nicht klug und stark und sagten, das machen wir schon, sondern wenn der Herr das jetzt nicht segnet, die Begegnung mit den Brüdern, dann war alles zwecklos. Aber sie wussten, der Herr hat seinen Segen verheißen. Segen in irdischen und himmlischen Gütern ist wichtig, um andere zum Segner zu führen und selbst auch unter der Bewahrung des Segners zu bleiben und geschützt zu werden vor dem Zorn des Satans. Darum schrieb Paulus später an die Gemeinde zu Ephesus im ersten Kapitel Vers 3 dieses wunderbare Wort: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und im Römerbrief Kapitel 5, das können wir auch noch dazu lesen, bestätigt Paulus die Notwendigkeit des vollen Segens zum Dienst. Römer 15, Vers 29 und weitere. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi komme. Also eine wunderbare Gewissheit. Er hat nicht gesagt, ich weiß, wenn ich zu euch komme, dass ich jetzt von Christus rede, ich bin ja immerhin schließlich ein Apostel. Nein, ich komme mit dem vollen Segen Christi. Er ist der Segnende dabei. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Mit anderen Worten, ich brauche weiter den Segen Gottes. Betet dafür, dass ich den kriege, nicht dass ich irgendwie in einen Aktionismus verfalle, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Ja, also Paulus war ja wirklich ein Mann, ein fleißiger Mann, der hat sehr viel geackert, will ich mal sagen. Er war im praktischen und im alttestamentlichen Sinne geistlich ein totales Vorbild. Und viele haben sich gedacht, also so wie der Saulus werde ich nie. Der rabotti immer, ja. Und sobald er irgendeinen Fehler sah, war der da. Und er hat alles dann geregelt, ja, so wie er die Christen verfolgt hat. Und kannte das Gesetz. Er hat studiert, er kannte Sprachen. Er war wirklich einer. Und jetzt plötzlich sagt er ja, betet bitte auch für mich, damit das überhaupt einen Sinn hat, was ich da mache. Dass ich geleitet werde durch den Heiligen Geist. Ich weiß nämlich ganz genau, ich werde den überhaupt gar nicht zum Segen, wenn Gott das nicht tut. Dass ich bei den Heiligen da willkommen sei und ihnen auch wirklich Gutes tun kann. Welch eine Wandlung in so einem Leben. Ganz unter der Führung des Herrn zu stehen. Es muss der Segen durch Hingabe an den Herrn und im Gebetskampf immer wieder eingenommen werden. So können wir also zusammenfassen, die eifernde Liebe Gottes ist auch eine eifrige Liebe in den Herzen der Jünger, die alles dran setzt, diese Liebe kostbare Seelen zur Errettung vor der Hölle zu rufen und bewahrend für sie zu sorgen. Eifernde Liebe, eine eifrige Liebe. Alles dran zu setzen, Menschen vom Grabesrand zu rufen. Und das ist das, was bis zum heutigen Tag lebendige Gemeinde bewegt und was lebendige Gläubige bewegt. Sie können es einfach nicht lassen, spricht der Geist in ihnen, von dem zu zeugen, was sie gehört, gesehen, erlebt, angetastet haben. Sie wollen nicht weichen, denn wer auf halbem Wege weicht, kann nicht mehr in vorderster Front gebraucht werden. Soweit zu diesem Abschnitt, aus dem wir auch sehr viel entnehmen können für uns persönlich und lernen können.